Meine Damen und Herren, mit dem nun folgenden Feature einer Radio Bremen Produktion wird die ARD nächsten Monat am international renommierten Wettbewerb um den Prix Italia in Rom teilnehmen. Es geht darin um eine Besonderheit im deutsch-deutschen Monopoly-Spiel, das aus der angestrebten deutschen Einheit zunächst einmal ein mieses Geschäft macht. Die Sendung erzählt am Beispiel des Geburtsortes von Friedrich Fröbel, dem weltbekannten Pädagogen, vom Überlebenskampf ostdeutscher Gemeinden und von der Naivität ihrer Bürger im Umgang mit cleveren Wohltätern aus dem Westen. Willkommen zum Feature am Freitagabend. Wir befassen uns heute mit einer veritablen Besonderheit im deutsch-deutschen Monopoly-Spiel, das übrigens Günter Grass veranlasst hat zu wiederholen, was schon früher die Galle seiner Kritiker erregt hat. Aus der deutschen Einheit sei ein mieses Geschäft gemacht worden. Nun sei das Land tiefer gespalten als je und diese Spaltung werde länger dauern als die Mauer. Am Beispiel eines Städtchens im Thüringer Wald, dem Geburtsort des weltbekannten Pädagogen Friedrich Fröbel, geht es nun um den Überlebenskampf ostdeutscher Gemeinden und um die Naivität ihrer Bürger im Umgang mit cleveren Wohltätern aus dem Westen. Patschekuchen. Mag auch wohl ein höherer Sinn in dem Patschekuchen liegen? Oh, wohl liegt der klar darin. Willig muss sich mehres fügen, jeder auch zur rechten Zeit sein an seinem Teil bereit, soll das Werk gelingen und uns Freude bringen. Patschekuchen. Vom Nutzen einer deutschen Geistesgröße. Oder Friedrich Fröbel in der Marktwirtschaft. Späte Grabrede von Helmut Kopetzky. Lieber verehrter Friedrich Fröbel, Dichter von Kinderreimen, Erfinder des Kindergartens und hölzerner Bauklötzchen, Musterschüler des großen Pestalozzi und selbst weltberühmt als Pädagoge, da stehe ich nun auf diesem Friedhof in Schweiner, Thüringen, hier, wo Sie nun schon 140 Jahre ruhen, und weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Man hat Sie zur Handelsmarke erklärt. Ihre Nummer lautet DEWZ S52 512-28, in die Zeichenrolle eingetragen beim Patentamt München und veröffentlicht im Warenzeichenblatt. Friedrich Fröbel, neben dem Sarotti-Moor. Ich dachte, das sollten Sie wissen. Gut, mein Name ist also Erhard Borau. Ich bin Inhaber der ARFO Vertriebs GmbH. Es ist eine Vertriebsgesellschaft, die sich in erster Linie mit Lizenzen befasst. So hat die Firma ARFO im Vertrieb die Marke Maximes de Paris, Bugatti und neuerdings auch Schloss Pichlern. Bei Maxims sind es Champagnertrüffel, bei Bugatti sind es hauchdünne Täfelchen, die speziell also für Autofahrer konzipiert sind. Und bei Schloss Pichlern sind es Golfbälle aus Schokolade. Also mein Name ist Christina Schmidt-Preisler. Ich bin tätig für Schmidt-Preisler GmbH International Management Consultants. Wir sind eine Beratungsgesellschaft, die einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet des Markentransfers und der Markendiffusion hat. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt und sind nach unseren Recherchen zu dem Schluss gekommen, dass das Thema Friedrich Fröbel weitaus mehr hergibt als einen Schokoladentaler, der die ursprüngliche Idee war, und zwar einen Schokoladentaler mit dem Relief Friedrich Fröbels zu vertreiben. Ich freue mich besonders, dass die Kinder von Schwarza in das Fröbel-Museum gekommen sind. Und ihr habt im Kindergarten schon viel von Friedrich Fröbel gehört. Wer war denn Friedrich Fröbel? Und was hat der Friedrich Fröbel für eine Leistung gebracht? Was hat er eingerichtet? Wir können also insgesamt sagen, dass Friedrich Fröbel den Kindergarten begründet hat. Vor vielen Jahren, vor 152 Jahren, hat Friedrich Fröbel hier in diesem Haus über dem Keller den ersten deutschen Kindergarten eingerichtet. Friedrich Fröbel ist in Oberweißbach geboren und es waren insgesamt 6 Kinder. Wir haben dann natürlich Schmidt-Preisler dazu genommen und gesagt, also wir müssen das jetzt etwas professionell angehen. Und was in der Parfümerie möglich ist, müsste eigentlich auch in der Schokolade möglich sein. Mein Name ist Franz Schmidt-Preisler. Ich bin Unternehmensberater, Strategieberater. Warum bringen wir die Idee Friedrich Fröbel nicht an die Menschen heran, die es angeht, an Kindergärtnerinnen, an Erzieher, an andere Pädagogen und vor allem natürlich an die Kinder? Es gibt ja keine Erben, die über diesen Namen verfügen. Fröbel ist ja eine historische Persönlichkeit, die vor Jahrhunderten gelebt hat, sodass man heute sagen kann, man kann also an diese historische Persönlichkeit anschließen und sie mit marketingtechnischen Dingen vermarkten. Und so ist es dann gekommen, dass wir uns dann um die Eintragung der Lizenz hier beim Patentamt in München bemüht haben. Und da wurde festgestellt, dass die Lizenz noch frei war. Und so haben wir sie dann erworben. Tja, so ist das passiert, lieber Fröbel. Und nun stehen Sie also nicht nur im Konversationslexikon und im Pädagogenhandbuch, sondern auch noch im Warenzeichenregister. Studying about them in our education, right, but never right. In my remotest idea that I'd ever see all of this. Especially in the room in which he was born. I know they was born. I just can't believe it. Yes. So, also meine lieben Damen, ich und lieber Herr, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Fröbels Geburtshaus in Oberweißbach. Und das ist auch das älteste Haus im Ort. Es ist über 400 Jahre alt. It is the oldest house in this village. It's about 400 years. Old. Auf diesen Fußbodenbrettern ist also auch schon unser Fröbel rummarschiert. Unser Fröbel. Sie hören es selbst, man hat sie nicht vergessen. Vor allem nicht in ihrem Thüringer Land, in Bad Blankenburg und Rudolstadt und Saalfeld und Stadt Ilm. Und natürlich nicht hier in Oberweißbach, wo sie geboren sind. Fröbel Apotheke, Fröbel Schule, Fröbel Turm, Fröbel Gedächtnislauf. Und Pilger kommen, sogar aus Japan und Amerika. Auf Oberweißbach have grown up here and they like this house very much. Dieser Raum stellt seine letzte Schaffensperiode dar. It represents the last period of his working. Diese herrlichen Flechtarbeiten. These wonderful works, yes. Die Faltarbeiten. Falten, well, Well, you see how it was done, yes? You also can read it. You put the paper together, yes? Yes. Eye-hand coordination, eye-hand coordination. And special ed and little children learn using their eyes and their hands, and also the spatial relationships that we had in there. And I can see that that would be a great exercise in eye-hand coordination, cutting, folding, pasting, feeling, shape. Auf dem Marktplatz, schräg gegenüber von ihrem Geburtshaus, gibt es jetzt sogar eine Buchhandlung. Aber nur alleine von Büchern kann man hier nicht leben. Das war die Buchhändlerin. Die Geschäfte gehen nicht besonders gut. Viel ist geschehen in Deutschland. Es war absolutes Urlaubergebiet, ob Sommer oder Winter. Thüringer Wald ist ja schön. Oberweißbach hat ja viel zu bieten. Und das waren die Kunden. Und wenn jetzt zum Beispiel Februar, die Ferien waren ja einheitlich und es waren im Februar die ersten Ferien. Gott, dann standen manchmal die Urlauber Schlange oder der Laden war so voll, dass man es gar nicht allein geschafft hat. Da mussten eben alle rein und mussten mitverkaufen und das war jedes Jahr so, ob Sommer oder Winter. Und plötzlich war das nicht mehr. Okay? Wie die letzten Urlauber weg waren, also ich spreche von den FDGB-Urlaubern, da wurde das ruhig. Und da sucht man ja Wege, um Umsatz zu machen, weil man hat ja Kredite und so, man muss das irgendwie finanzieren. Die Grenze ist aufgemacht worden und wir haben in dem Moment mit der absoluten Konkurrenz gelebt. Und wir mussten was bringen, die Geschäfte. Und wenn wir es nicht hatten, dann fahren eben die Leute rüber. Das sind ja nur 30 Kilometer, was soll's? Erst dachte sie natürlich an ein neues Fröbelbuch. Aber seit einem Ereignis, das wir die Wende nennen, erwarten Sie jetzt bitte keine Einzelheiten, lieber Fröbel, liest man hierzulande nur noch selten Bücher. Heute verkauft die Buchhändlerin vor allem Landkarten und Schulhefte und Lohnsteuertabellen. Die Autoschlangen aus den Bezirken Gera und so, die sind alle hier über unsere Straßen gefahren. Immer in die Aldis zum Einkaufen und so. Es hat eben nur das Essen gezählt, das Reisen gezählt und ein Auto gezählt. Gell? Und da habe ich gedacht, wenn sie wirklich so, dann sollen sie eben was zu essen haben. Einfach ganz simpel. Na, eben einen Schokoladenfröbel. Ja, und ich habe mir einfach gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo ich jetzt erst auf Behörden rennen muss und muss mir meinen Arm in dort holen, darfst du oder darfst du nicht. Du machst das eben, egal wie. Sie rief einschlägige Firmen an im Westen Deutschlands, denn... Wenn man den Leuten mit irgendeiner Idee kommt, dann sind die sofort da. Dann hören die erstmal zu. Und bei uns habe ich die Erfahrung gemacht, in den vorhergehenden Jahren, die blocken alles ab, was will die denn? Und naja, und dann nach einer ganzen Zeit habe ich die Adressen mir rausgesucht und da dachte ich, ja, wen rufst du nun an? Gesagt hat mir keiner was von den Firmen. Und auch ganz simpel, die für mich am sympathischsten klang und die habe ich ihm angerufen, das war der Herr Borau. Okay? Ich meine, er wird auch gedacht haben, was will die kleine DDR-Frau da unmittelbar nach der Wende und will mir was über Marktwirtschaft erzählen, wo ein Markt ist. Okay? So. Aber er war sehr freundlich. Ein paar Monate später kam ein Brief aus München. 11 Seiten Papier. Seit September 1991, lasen die erstaunten Oberweißbacher. Seit September 1991 ist Friedrich Fröbel neu erstandenes Warenzeichen für eine unter Zuhilfenahme moderner Diffusionstechnik wie Marketing und Kommunikationsmethoden zu schaffende eigene Produkt- und Dienstleistungswelt. Die Eintragung umfasst die nachfolgenden Waren- und Dienstleistungsbereiche: Back-, Konditoren- und Süßwaren, Schreib- und Papierwaren, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Klebestoffe für Papier- und Schreibwaren, Künstlerbedarf, Pinsel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiele und Spielzeug, Christbaumschmuck, Turn- und Sportartikel, gewebte, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Möbel, Kinderbücher und Videos, wachstums- und gesundheitsfreundliche Nahrungsmittel, kreativitäts- und bildungsfördernde Produkte und Dienstleistungen. Also, Firma A als Lizenzgeber besitzt das Recht an ihrem Namen. Firma B akquiriert Hersteller, die das Warenzeichen Friedrich Fröbel nutzen wollen, die Lizenznehmer. Diese zahlen dann Lizenzgebühren an die Firma A und Firma A zahlt für die Leistungen der Firma B. Ich weiß, verehrter Leichnam, Sie verstehen nichts. Nichts von Aldi und FDGB und ERP-Krediten. Nichts von einer deutschen demokratischen Republik. Und Sie waren doch selbst ein Urdemokrat, Republikaner und Deutsch bis ins Mark. 1813. Sie erinnern sich, Groß-Görschen, Lützows wilde verwegene Jagd, schwarze Röcke, rote Biesen, goldene Knöpfe, so ging's gegen Bonaparte, für Deutschland. Das ist eine Uniform. Und Friedrich Fröbel war früher mal Soldat gewesen. Und auf diesem Bild hat Friedrich Fröbel einen schweren Helm auf, den sehen wir hier auch. Und die Pistole, einen Säbel. Na, schaut euch mal alle an. Wer schon den Säbel angeschaut hat und die Pistole, der tritt mal etwas zurück. Im Grunde waren Sie, lieber Fröbel, Sozialist. Wenn auch ein romantischer. Ein Weltverbesserer. 30 Jahre vor den Herren Marx und Engels. Ihre allgemeine deutsche Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt sollte ja nicht weniger sein als ein Gegenentwurf zur herrschenden Ordnung. Kommune, Kinderrepublik, ein Erziehungsparadies auf Erden. Garten, Mistbeet, Menschenbiotop. Die Polizei in ihrer Hellsicht erkannte sogleich die Gefahr. Das Demagogennest wurde ständig observiert. Und was sahen die Herren Gendarmen? Eine Handvoll Kinder, alle in den gleichen Kittelchen, sähend, erntend, bei jedem Wetter an der frischen Luft. Und sie, der Pfarrerssohn, ein kleiner Herrgott, hager, langhaarig, inmitten ihrer Zöglinge und Jünger und Verehrerinnen. In diesem malerischen Seitental der Saale wuchsen Utopien und Pädagogen schossen aus dem Waldboden wie Pilze. Sie selbst, Fröbel, waren ja noch ganz ein Kind des 18., des pädagogischen Jahrhunderts. Die Gründung einer Landerziehungsanstalt hieß, mit 7 kleinen Würmern anfangen und fortschreitend die ganze Welt verändern. Die nächste Revolution sollte in jedem einzelnen Menschen ausbrechen. Übrigens, die Anstalt Keilhau gibt es immer noch. Hören Sie nur. Da wehmelte Lüfte, da lagen süße Düfte. Erquicklich ist es, da zu gehen. Der Frühling kommt aufs Neue und lockt des Himmels Bläue. Hinaus, hinaus ins Feuer. Bin ich ja gespannt, was das für ein Muster wird. Mit 8 Würfeln ein anderes Muster. Wir legen es nicht, übereinander Türme nicht. Legen. Du holst mal einen Kasten mit Ziegelstein, nur einen. Ich beginne mit dieser Schönheitsform. Mit wie viel Baustein hat der Friedrich Fröbel die immer gelegt? 8. Wie viel sind es jetzt? 4. Wie viel fehlen noch? 4. Zählt mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwann im Sommer 1840 sagten sie das Wort, das sie berühmt machte. 4, 5, Kindergarten. 1, 2, 3, 4, 5. Kindergarten. 1, 2, 3, 4, 5. Kindergarten. 1, 2, 3, 4, Kindergarten. 1, 2, 3, das geschah auf dem Steiger, einer Anhöhe zwischen Bad Blankenburg und Keilhau. Man blickte auf die Spielzeughäuser von Groß-Gölitz und Quittelsdorf. Man ließ die verblassende Inschrift Betriebssportgemeinschaft Chemie Schwarza Sektion Wandern. Ja? Ein romantischer Ort. Ja. Das Paradies auf Erden. Lieber toter Friedrich Fröbel, haben noch viele gesucht und versprochen. Und Sie als deutsche Geistesgröße waren dabei immer hilfreich. Als Erbe, Kulturgut, Lorbeerblatt, Feigenblatt des Kindergartens, die Büste Friedrich Fröbels in der Walhalla bei Regensburg aufstellen lässt. Unsere Stiftung muss geeignete Schritte unternehmen, dass der Führer am 100. Stiftungstag des Kindergartens die Büste Friedrich Fröbels in der Walhalla bei Regensburg aufstellen lässt. Bei der dazu nötigen Aktion muss betont werden, dass Friedrich Fröbel einer der artreinsten und schöpferischsten Denker unseres Volkes ist. In Fröbel ist tiefstes deutsches Wesen unverfälscht zum Ausdruck gelangt. Seine Kindergartenschöpfung hat sich die ganze Welt erobert. Der von ihm geprägte Name Kindergarten ist seines rein deutschen Charakters wegen unverändert in alle Kultursprachen übergegangen. Es gibt weder im Deutschen noch in irgendeinem anderen Volke einen Pädagogen, der Fröbel an Weltgeltung überträfe. 100 Jahre hat das deutsche Volk gebraucht, um Fröbels große Ideen zu begreifen. Wenn jetzt das Dritte Reich Fröbel einreiht unter die Großen der Walhalla, dann macht es wieder gut, was der frühere Staat, vergleiche das Kindergartenverbot von 1851, an Fröbel gesündigt hat. Unser Stiftungsvorstand muss beim Deutschen Fröbelverband dahin vorstellig werden, dass er den Reichspropagandaminister bittet, das Protektorat über die geplante deutsche Weltfröbelfeier 1940 zu übernehmen. Der Reichspropagandaminister wird am besten wissen, wie er diese seltene Gelegenheit im Interesse des Ansehens unseres Volkes auswerten kann. 1938 kam ein gewisser Adolf Hitler nach Oberweißbach und trug sich in das Ehrenbuch der Stadt ein. Er stiftete 5000 Reichsmark. Vor ihrem Geburtshaus, verehrter Fröbel, wurde eine Steinfigur aufgestellt. Mutter mit Kind. Dem Mütterbildner und Kindergärtner stand darunter. Oberweißbach sollte Zentrum der Mütterbildung in Deutschland werden. Ein Mütterberg, eine Kultstätte. Aber ein paar Jahre später. Das schulpolitische und pädagogische Lebenswerk Friedrich Fröbels gehört zur sozialistischen Nationalkultur der DDR. Das schulpolitische und pädagogische Lebenswerk Friedrich Fröbels gehört zur sozialistischen Nationalkultur der DDR. Fröbels schulpolitische Forderungen, wie das Recht aller Menschen auf allseitig harmonische Bildung und Erziehung, unabhängig von der sozialen Stellung, die Durchgängigkeit des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Hochschule, die Unentgeltlichkeit der Bildung und die Gleichberechtigung der Geschlechter gehören zum progressiven Erbe der sozialistischen Gesellschaft. Viele seiner pädagogischen Erkenntnisse sind heute unter sozialistischen Bedingungen realisiert. Das war zu der Zeit, als Mutter und Kind eine Zeit lang verschwinden mussten. Dieses Denkmal sollte 1982, wo diese große Fröbel-Ehrung war, zerschlagen werden. Und da haben ganz couragierte Oberweisbacher, auch der damalige Fröbel-Freundeskreis, hat also versucht, dieses Denkmal zu erhalten. Die haben es also geholt bei Nacht und Nebel und haben es versteckt in unserer kleinen Schule. Dann verschwand auch jener Staat, die DDR. Und eines Tages, zu ihrem 200. Geburtstag, stand das Denkmal wieder an seinem Platz. Aber da kam auch schon die Krise nach Thüringen. You mustn't be in hurry. Zu mir sagen Sie, ja, die Fröbel-Mutter oder die Frau Fröbel, und ich bin hier nun leider auch nicht mit verwandt. Aber hier im Ort, unsere ehemalige Kindergartenleiterin hieß auch Fröbel. Und da haben die Kinder immer gesagt, gell, du bist ein Friedrich Fröbel, sein Kind. Gell? Aber leider durch die ganze Umstellung ist sie auch entlassen worden. Gell? Also ja. Wir haben jetzt keine Frau Fröbel mehr im Kindergarten. Ja, also wir hatten früher sehr viele Besucher. Ich hatte noch 5 Mitarbeiter. Gell? Wir haben ungefähr noch 5000 Besucher im Jahr. Ich bin noch ganz alleine. Vielleicht werde sogar ich noch entlassen, weil sich die Stadt so einen Luxus von so einem Museum nicht mehr leisten kann. Gell? Aber wir wollen nicht jammern. Sie kennen ja unsere Situation. Frau Heinz, sie würde Ihnen sicher gefallen, lieber toter Herr Fröbel. Seit Jahren führt sie die Besucher durch ihr Vaterhaus, behütet jedes Ding, das sie als Kind vielleicht berührt haben, bemuttert ihr Andenken wie etwas Lebendiges. Es ist ja nun auch irgendwie für mich eine persönliche Note mit den Gardinen. Ich nähe sehr gerne, mache überall kleine Rüschen und habe also die Vitrinen auch ein bisschen mit heimatgeschichtlichen Sachen bestückt. Es war sehr nüchtern, wissen Sie. Es waren eben mehr Dokumente ausgelegt, politische Schriften, Texte von Margot Honecker, von Erich Honecker und so weiter. Wollen wir mal ehrlich sein, wen hat das interessiert, nicht immer zu DDR-Zeiten. Ich habe zum Beispiel meine alten Küchenmöbel mit raufgenommen, meine kleine Küche. Man ist ja mehr auf der Arbeit wie zu Hause, um sich das wohnlich zu machen. Oder meinen alten Schreibtisch, die alten Sessel. Mein Mann sagt immer, ich wäre mit Fröbel verheiratet, nicht mit Ihnen. In der Stube unterm Dach hat sie mit Oberweisbacher Frauen gefaltet und Puppen genäht. Dort traf sich unter ihrer Leitung die Gruppe Junge Historiker und Kinder übten ein Fröbel-Theaterstück ein, das sie selbst verfasst hat. Bei der Sterbeszene mussten die Zuschauer jedes Mal heulen. Nun hat Frau Heinze Angst vor der Zukunft. Sie sagt, naja, und es wäre halt schlimm, wenn ich jetzt gehen müsste, da würde mir eine Welt zusammenbrechen, gell? Aber es geht ja nun vielen Menschen so und das Leben müsste irgendwie weitergehen. Ich habe schon viel geweint die letzte Zeit, aber es trifft ja so viel und es gibt ja so viele Menschen, die sich engagiert haben und nachher eben auch praktisch die Tür vor den Gesetz kriegen, das ist klar. Die Frau, die alle die Frau Fröbel nennen, sagt, hoffentlich kann ich hier bleiben bei meinem Fröbel. Das wäre mein größter Wunsch. Aber es hält alles, hängt alles in der Luft, leider Gottes. Gell? So, jetzt sind wir oben und ganz außer Atem. Das ist Neuhaus, ja. Ein bisschen hier da vorne ist das Bad. Der Bürgermeister. Vor der Wende war er zweiter Sekretär im Rat des Kreises. Wir sind auf den Fröbelturm gestiegen, gucken den Oberweisbachern in die Schornsteine. Ihr Geburtsort. Ein lang hingezogenes Bergnest zwischen Wald und Wiesen. 180 Meter Höhenunterschied von einem Ortsende zum anderen. Im Norden reicht der Panoramaausblick bis zu Goethes Ettersberg, im Süden und Westen bis zum Rennsteig, im Südosten bis zum Frankenwald. Das Örtchen hat 2000 Einwohner und sieht nicht arm aus. Von hier oben. Aber jeder dritte Oberweisbacher hat keine Arbeit, sagt der Bürgermeister. Die Glasindustrie ist am Ende. 3/4 der Gemeindeausgaben muss das Land Thüringen bezahlen. die Probleme, die wir jetzt eben leider haben, dass die großen Industrien, die hier in Oberweißbach waren, wie das ehemalige Nawa-Glühlampenwerk mit über 1200 Beschäftigten oder auch unser landwirtschaftliches Unternehmen, was hier im Hintergrund zu sehen ist, eben heute kaum noch existent sind. Und die Frage ist, wie es auf diese Richtung weitergeht. Es geht hier ja gar nicht darum, dass diese Betriebe nicht in der Lage wären, Produkte gleichwertig herzustellen, sondern das Problem ist einfach, dass diese Betriebe im Moment keine Absatzchance finden für ihre Produkte. Wir haben ja über Jahrzehnte hinweg mit VW Wolfsburg hier die gesamte Fahrzeuglampe an dieses Werk geliefert. Das war dann schlagartig zu Ende. Ich selber habe ja über 35 Jahre in Harvard gearbeitet. Narva, Kfz. Glühlampen. Ich weiß. Aber eines werden Sie, verewigter Herr Fröbel, doch verstehen, dass die Stadt das Angebot aus München nicht so einfach ausschlagen konnte. Ich glaube, dass die Leute auch viele kleine Schritte brauchen, um mit ihrer Wirtschaft und ihrem Leben wieder in Gang zu kommen. Denn die großen Dinge, die man ihnen verspricht, die werden in den allerseltensten Fällen wirklich wahr. Die kleinen Dinge sind machbar, vor allem dann, wenn sie sie selber machen können. Und da muss man doch auch noch darauf hinweisen, dass was wir bisher gesehen und gehört haben, der Thüringer eigentlich ein typisch deutscher Menschenschlag ist. Fleißig, zuverlässig, korrekt, mit klaren Vorstellungen, wo es lang geht. Das, glaube ich, sollten wir den Leuten auch konzentrieren. Auch die Cleverness der Leute. Wenn ich an die Urgeschichte denke, wie wir zu Fröbel gekommen sind, dann muss ich sagen, dann war das eine sehr pionierhafte Idee, den Namen einfach einer westdeutschen Firma zu geben und zu sagen, ihr könnt das vielleicht besser, macht daraus was. Es geht mit uns, mit dem, was wir beitragen können, sicher ein bisschen leichter, ganz bestimmt. Und allein wenn Sie sich vorstellen, dass in der DDR das Warnzeichenrecht völlig missachtet wurde, dass man auch dem Friedrich-Fröbel-Namen gar keinen Schutz gegeben hat. Jetzt sieht man ein, wie wichtig das ist. In der ersten Phase, heißt es in dem Marketingkonzept, empfiehlt die Unternehmensberatung... In der ersten Phase empfiehlt die Unternehmensberatung Deutschland, anschließend West- und Osteuropa und schließlich Anfang 1993 Japan und weitere sich ergebende Märkte anzugehen. Wir bemühen uns natürlich, speziell in Thüringen, entsprechende Hersteller zu finden, wobei man natürlich dabei berücksichtigen muss, wie ist deren Potenzial? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Es nützt nichts, dass man einen kleinen Handwerksbetrieb dafür gewinnt und der gar nicht die Kapazitäten hat. Es soll ja Größenordnungen annehmen, die schon in die Millionen gehen. Man kann davon ausgehen, dass das Projekt einen lizenzfähigen Gesamtumsatz von 100 Millionen D-Mark weltweit bringen kann. 15% sollten der Stadt Oberweißbach... 15% aus den Lizenzgebühren sollen der Stadt Oberweißbach zufließen. 5% sind als direkte Zuwendung an das Museum Friedrich Fröbel gedacht. 20 Millionen also. Eine 2 mit 7 Nullen. Verdiene und teile. Aber niemand hat den Sturm voraus, der dann ausbrach. Alle wollten sie den längst verblichenen und, seien wir ehrlich, lange Zeit in ihrem Grab vergessenen beschützen. Anfangs waren manche ja noch amüsiert. Sie lasen: Von der Stadt Oberweißbach wird als Gegenleistung für die Beteiligung an den Lizenzeinnahmen erwartet, dass sie der Firma Arvo das ausschließliche Recht zur Nutzung aller in ihrem Eigentum befindlichen Schriften, Gegenstände, Schriftzüge und sonstigen für die Gestaltung und Förderung der Marke vorhandenen Werte einräumt. Das ist ja verrückt, sagte Horst Fleischer, Museumsdirektor in Rudolstadt. Ein Windei, sagte Margita Rockstein, die Leiterin des Fröbel-Museums in Bad Blankenburg. Das ist also ein Phänomen, das uns auch erst zum Staunen brachte. Da Dafür gibt es ja auch viele andere Beispiele in Deutschland. Ich nenne mal die Bismarck-Heringe. Sicher hätte auch jemand Albert Einstein nehmen können. Wir waren auch in gewisser Weise darüber belustigt, haben dann aber doch gemerkt, dass da ein hartes Marketingkonzept aufgelegt wurde und wir aufgrund dessen auch das nicht ganz so auf die leichte Schulter nehmen konnten, weil es auch die Rechte, die angestammten Rechte des Fröbel-Museums in Bad Blankenburg betraf, vor allen Dingen auch der Arbeit, die das Fröbel-Museum international leistet. Und es wäre für uns unerträglich, wenn wir eine Veranstaltung, die wir mit ausländischen Freunden machen, also bei einer solchen Firma anmelden müssten, damit wir die Genehmigung erhalten, diese Veranstaltung unter dem Namen Friedrich Fröbel laufen zu lassen. Das kann so weit führen, dass der Inhaber des Warnzeichens den Museen verbieten kann, den Namen Friedrich Fröbel zu führen, denn der Name ist ja vergeben. Und die Museen sind natürlich nie auf den Gedanken gekommen, sich den Namen Friedrich Fröbel eintragen zu lassen. Und den Vertretern der Werbefirma war natürlich klar, dass eine öffentliche Hand keinen Prozess führen kann, der 20.000 Mark kostet. Wir waren vor allen Dingen dadurch alarmiert, dass dieses Marketingpapier auch über den Fröbel-Nachlass eine Aussage traf. Das heißt, über das, was Fröbel an Bergmanuskripten, an Briefen und so weiter hinterlassen hat, dass hier eine Firma eine Oberaufsicht darüber führt. Das sind diese berühmten Fälle, wo man den Anfängen wehren sollte. Früher hat man gesagt, die Partei bestimmt, wer hier forschen kann. Das würde andersrum jetzt heißen, eine Werbefirma bestimmt, wer zu welchen Konditionen hier forscht. Der Pestalozzi-Fröbel-Verband in Berlin protestierte und die Weltorganisation für die Erziehung in früher Kindheit mit Sitz in Oslo und die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Eine wesentlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommene Vermarktung des Namens Fröbel durch eine lizenzrechtlich abgesicherte Vergabe eines Markenzeichens erscheint in keinem Falle angemessen im Hinblick auf das kulturelle Erbe, das mit Fröbels Lebenswerk weltweit in Verbindung gebracht wird. Diese Anmeldung eines solchen Namens ist zwar keine direkte Verletzung demokratischer Spielregeln, sie ist aber so ein Grenzfall, würde ich mal sagen, weil die Kultur ja eigentlich naturgemäß schützenswert ist, von ihrer Natur her, von ihrer Schwäche auch, die sie hat, gegenüber der Industrie. Die Stadt Oberweißbach ist außerdem gebeten, andere Kommunen, die sich als Fröbelorte bezeichnen, zu einer Interessengemeinschaft zusammenzufügen, sodass zu einem späteren Zeitpunkt keine konkurrierenden Friedrich-Fröbel-Aktivitäten zu einer Projektschwächung führen. Wir sagen, dass Oberweißbach für uns in Sachen Fröbel der Ansprechpartner ist und auch die Aufgabe haben soll, die anderen Städten zu koordinieren. Denn wir können ja unmöglich mit Bad Blankenburg und mit, wie heißt die andere Stadt, Kailau, Gespräche führen und unterschiedlichster Art. Sondern wir sagen, wir müssten einen Ansprechpartner haben und das wäre in diesem Falle Oberweißbach. Dazu hat sich auch der Herr Worm bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen. Wir haben nur im Vorfeld mit diesen Firmen insoweit gesprochen, dass wir einer Vermarktungsstrategie, wenn die, sagen wir mal, dem fröbelschen Gedanken gut entspricht, und das ist Bedingung und Prämisse, nicht abgeneigt entgegenstehen. Ich möchte da nochmal betonen, es war eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung und nicht eine Einzelentscheidung irgendeines Oberweißbachers. Der Bürgermeister wird berechtigt, mit der Firma Arvo Vertriebs GmbH einen diesbezüglichen Vertrag über die Zusammenarbeit, vorbehaltlich der Bestätigung durch die Stadtverordnetenversammlung, abzuschließen. Gezeichnet Worm, Bürgermeister. Also wir möchten eigentlich, dass die Stadt Oberweißbach sehr viel tut in der Akquisition der Konsumenten. Und Sie geben sich wirklich große Mühe, Ihre Oberweißbacher. Dem Däumchen sag ich eins. Welche große Kunst das Zählen ist, nein, der Mensch es nicht ermisst. Welche Kunst, er ahnet's kaum, sich zu finden in dem Raum. Ja, das richtige Zählen lehrt uns rechtes Wählen, lehrt uns schlechtes Meiden, gibt zu echte Freuden. Die Kantorei in der Pfarrkirche, die Pastor Fröbel, ihr Herr Vater, gebaut hat, singt sehr schön aus ihrem berühmten Mutter- und Koseliederbuch. Selbst die Frau Bürgermeisterin ist mit von der Partie. Däumchen sag ich eins, ein Zeigefinger zwei, ein Mittelfinger drei, ein Ringfinger vier, ein Kleinfinger. Der Bürgermeister war begeistert am Anfang, muss ich ehrlich dazu sagen, obwohl ich den Eindruck hatte, dass er auch schockiert war, wie kommt überhaupt jemand auf so eine Idee? Wie kann jemand sich an Fröbel vergreifen, will ich mal sagen, gell? Die Mutter fand es nicht so gut, die hat gesagt, Mädchen, wenn du das machst, du handelst dir sehr, sehr viel Ärger ein, mach das nicht. Aber wenn ich eben von was überzeugt bin, dass es richtig ist, dann tue ich's. Im Anfang war ich dagegen. Und habe gesagt, Fröbel kann man nicht vermarkten. Aber jetzt merke ich eben in der freien Marktwirtschaft, dass es also nicht ohne Werbung und ohne Vermarktung geht, weil das Geld fehlt, gell? Die Einwände, die ersten Einwände kamen von diesem Lehrstuhl, der in Dortmund und Frankfurt sitzt. Und das halte ich also für verzeihlich und für ganz verständlich, denn die Leute sind aufgeschreckt, dass nach so vielen Jahrzehnten ihrer eigenen Arbeit niemand im Grunde genommen wirklich auf Friedrich Fröbel aufmerksam geworden ist. Und erst als wir gesagt haben, wir tragen die Idee Friedrich Fröbel künftig über Produkte an den Markt heran, an die Kinder heran, in dem Moment sind die Leute natürlich nervös geworden, haben gesagt, wo bleiben wir mit unserer ganzen jahrzehntelangen Arbeit? Wird nun mein Ministerium fragen, was kostet uns der Lehrstuhl und was ist eigentlich da bisher rausgekommen? Wer kann besser als Fröbel, Forscher, Fröbel, kundige Leute eventuell beurteilen, sind Produkte fröbelreif, sag ich mal. Also hier das Marketing und dort die Wissenschaft. Das ist im Augenblick auch unser Problem, dass wir gegen die Wissenschaft operieren. Im Augenblick sitzen wir mit rechtlichen Auseinandersetzungen mit Professoren und diesen Leuten zusammen, die alle befürchten, nicht an das Forschungsmaterial heranzukommen, weil da nun ein Lizenzgeber sitzt. Im Grunde kommerzielle Interessen, Erhaltung des Lehrstuhls und Darstellung der eigenen Leistung. Wir sind also Wettbewerber sozusagen. Und Sie wissen, wie so verschreckte Wissenschaftsleute und Seelchen sind, die schlagen dann gleich nach allen Seiten aus. Und im Grunde ist das nur nichts anderes als das, was wir halt Konkurrenz nennen. Na, Sie können sich vielleicht die Reaktion der anderen Fröbelorte lebhaft vorstellen. Keilhau, Schweiner, Blankenburg, Stadt Ilm, wo Sie, verehrter Toter, jahrelang gewirkt haben. Die Heimatzeitungen schäumten. Fröbel als Mozartkugel? Vermarktung Fröbels pervers. Oder hofft man in Oberweißbach auf die angedachte Gebietsreform in Thüringen, um auf diese Weise auch die beiden anderen Museen in Bad Blankenburg und Keilhau unter eine Leitung zu bekommen? Ich war sehr erschrocken. Ich habe sogar anonyme Anrufe bekommen mit Drohungen bis zu Morddrohungen. Und dass meine Familie vernichtet werden sollte und so weiter. Ich habe direkt Anrufe bekommen während meiner Arbeitszeit hier im Museum. Gell? Und wer weiß, man weiß es nicht, vielleicht waren es doch Fröbel-Freunde oder vielleicht Neider, jemand, der das Geld auch braucht und der wir vielleicht mit der Vermarktung zuvorgekommen sind. Ich weiß es nicht. Dann? Eines Tages kam der Münchner Handelsmarkenspezialist mit seiner hübschen Tochter selbst nach Oberweißbach, ins Café Zentral. Wogen glätten, Friedenspfeife rauchen. Die Parole hieß Museumstüren auf. Fröbel nicht für 50, nicht für 100 Leute, nein für Hunderttausende, Millionen. Auch New York und Rom, sagte er, pressen ihre Glanzlichter in Schokolade. Und überhaupt? Wo wäre die olympische Idee ohne Sponsoring? Wo wären Goethe und Schiller ohne Verleger? Mozart ohne Salzburg? Und die katholische Kirche ohne den Verkauf von Ablassbildchen an der Kirchentür? Und Sie, verehrter Fröbel, wären heutzutage Dauergast in Talkshows und Sie ließen Spielzeugfabrikanten, Druckereien und Möbeltischler für sich arbeiten, sagte er. Ist das denn so falsch? Erinnern Sie sich noch an den Besuch bei der Fürstin von Rudolstadt, als Sie dort Ihre Spielgaben vorführten, Ball, Kugel, Walze, hoffend auf durchlauchtigste Unterstützung? Sponsoring nennt man das heute. Tja, Sie selbst zogen mit dem Musterkoffer über Land. Und da war Ihr Geschäftshaus in Bad Blankenburg, die Anstalt für Spielmittel, wo Ihre Spielgaben produziert, verpackt und versandt wurden. Eine richtige kleine Fabrik mit rauchendem Schornstein. Ich habe zu dieser Pressekonferenz im Auftrag der Firma Arvo eingeladen, weil der Gedanke Friedrich Fröbel in Thüringen in Museen kaserniert war. Man hat die Idee, nicht wie wir das in Westeuropa einfach gewohnt sind, mit kommerziellen Mitteln in das Volk getragen. Ich muss natürlich Herrn Schmidt-Preißl auch meine Hochachtung dafür aussprechen, dass er mit so viel Umsicht und Geduld das Unverständnis der ehemaligen DDR-Bürger also zur Kenntnis genommen hat. Und ich bin auch sehr beeindruckt davon, dass er sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Wobei natürlich ein belehrender Unterton nicht zu überhören war. Und ich denke, dass hinter aller Lyrik, die dort vorgetragen wurde, doch immer ein hartes Geschäft steht. Und das sollte man nicht vergessen. Der Herr aus München stellte klar, beteuerte, verwahrte sich energisch. Er gebrauchte Ausdrücke wie hemmungslose Ausschlachtung und billiger Merkantilismus. Die Idee Friedrich Fröbel steht, das Konzept steht, damit sind also auch die Anforderungen für die Produkte vorgegeben. Die Vorgabe lautet, ein lupenreines, qualifiziertes, dem Kulturgut Friedrich Fröbels gerecht werdendes kommerzielles Konzept zu entwickeln. Selbst Möbel können Sie unter Friedrich Fröbel bringen, wenn Sie dem historischen Zweck dienen. Oberweißbach, die Geburtsstadt, soll zusammen mit dem Lizenzgeber darüber wachen, dass das Kulturgut Fröbel in keiner Weise ausfranst. Dieser Mann hat sich so viel Mühe gegeben und hat das versucht zu vermitteln. Das ist überhaupt nicht rübergekommen. Die wollten das irgendwie gar nicht verstehen. Die kamen mit so, für mich, dumme Fragen. Gell? Dass man wirklich nachher annehmen kann, entweder sind die neidisch, weil die Firma nun die Rechte hat und Oberweißbach beteiligen will, dass es ihnen nur ums Geld geht und dass sie deshalb reagieren. Denn wer normal über diese Sache nachdenkt, der findet einen Bezug dazu und der sagt dann auch, jawohl, das ist okay. Dem Fröbel wird doch nichts Schlimmes getan. Gell? Aus meiner Sicht kann der Lizenzgeber natürlich ohne die Städte leben. Ich würde es bedauern, wenn die Stadt Oberweißbach aus der Unvernunft der anderen Städte heraus sich aus dem Projekt zurückzöge. Denn schön ist es natürlich, eine Fröbelstadt zu haben, die diesen Gedanken von der Kommune, vom Land her mitpflegt. Das ist gar keine Frage. Es gibt der Sache auch eine gewisse Seele. Das ist dann nicht nur ein Label, nicht nur ein Etikett, sondern da steckt eben Lebendigkeit dahinter. Mein Name ist Lawatsch, Hans-Helmut Lawatsch. Ich bin hier in Rudolstadt der Kulturamtsleiter des Landkreises. Und mir sind die Vermarktungsabsichten des Namens Friedrich Fröbel vor einem halben Jahr auf den Schreibtisch gekommen. Mir steht es überhaupt nicht zu, die Oberweißbacher zu kritisieren. Die Zeiten eines brutalen Zentralismus sind vorbei und der Bürgermeister von Oberweißbach hat, so wie wir auch, jeden Tag darüber nachgedacht, welche Quellen er sich erschließen kann. Und er ist auf diesen Dreh mit der Firma Arvo verfallen. Ich sehe überhaupt nicht das Problem eines Streites, der bis aufs Messer geht. Die Entwicklung kann nicht dahin gehen, dass die Kultur sich als eine sozusagen geheiligte Zone versteht, die mit schmutzigen, in Anführungsstrichen, Marktgeschäften nichts zu tun haben will, sondern ich denke, Kultur selbst ist ein wirtschaftlicher Faktor. Die Wirtschaft selbst wird Aggressivität in dem Maße verlieren, wie sie Kultur in sich aufnimmt. Und hier für uns gilt vorrangig, dass die Kultur und der Fremdenverkehr ein sehr enges Bündnis eingehen müssen, das sich wirtschaftlich auswirkt, um einen Teil der niedergehenden Landwirtschaft abzufangen. Das Rechtsanwaltbüro Torwart Zech und Partner, beauftragt vom Museumsverband Thüringen, riet zur größten Vorsicht in den weiteren Verhandlungen. Der wesentliche Inhalt eines Warenzeichenrechts besteht darin, dass der Inhaber es jedem Dritten verbieten kann, dieses Warenzeichen für eigene Zwecke zu benutzen. Dies gelte auch für besondere Geschäftsbezeichnungen. Beispielsweise auch die Bezeichnung Fröbel-Museum. Wobei es nicht darauf ankommt, ob eine solche Einrichtung als Wirtschaftsbetrieb oder zu ausschließlich ideellen Zwecken betrieben wird. Bei Zuwiderhandlung? Gerichtsverfahren. Ist die Handlung vorsätzlich begangen worden, so wird der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. Paragraph 24 Absatz 3 Warenzeichengesetz. Rein rechtlich ist es so. Wenn Sie den Namen Fröbel benutzen, müssten Sie ARFO um Erlaubnis bitten. Dass wir in diesem Fall sehr großzügig sind und angestammte Gewohnheiten nicht verändern wollen, ist eigentlich klar. Und wenn Blankenburg jetzt ein Fröbelfest macht, dann dient das eigentlich nur der Sache Fröbel. Da müssen wir nicht nun eine Genehmigung zu erteilen. Das war nie unsere Absicht. Weil wir der Ansicht sind, alles, was mit Fröbel passiert, kann dem Namen nur dienlich sein und kann ihn bekannt machen. Aber eins will ich natürlich sagen. Der Lizenzgeber wird sehr genau darauf achten, dass andere den Namen Friedrich Fröbel nicht in die falschen Kanäle bringen. Sollte die Stadt Bad Blankenburg auf die Idee kommen, morgen Schokoladentaler mit dem Friedrich-Fröbel-Relief auf den Markt zu bringen, dann würde der Lizenzgeber zu Recht der Stadt Bad Blankenburg auf die Finger klopfen und würde sagen, das passt nicht in die Idee Friedrich Fröbel, lass das. Ratschlag der Wettbewerbsrechtler? Die Stadt Oberweißbach solle ihr besseres Recht als Fröbel Geburtsort durch Eintragung eines eigenen Warenzeichens schützen lassen. Und schon haben die Museumsleute reagiert mit der Gründung des neuen Thüringer Fröbelvereins. Wir können ein Verbandszeichen eintragen lassen in München, das uns das Recht gibt, den Namen Friedrich Fröbel offiziell zu führen. Und dieses Verbandszeichen genießt also einen gewissen Schutz. Dann würde sich also jetzt folgende Situation ergeben, dass ein Warenzeichen und ein Verbandszeichen sich gegenüberstehen. Nun sind Sie also doppelt geschützt, lieber toter Fröbel. Warenzeichen kontra Verbandszeichen. Tja, wenn es möglich wäre in Ihrem Zustand da unten, müsste Ihnen jetzt eigentlich der Schädel brummen. Einer, den es treffen könnte, betreibt eine kleine Spielzeugfabrik in Oslar, Landkreis Lobenstein, an der Grenze nach Bayern. 40 Jahre lang lag diese Firma im Sperrgebiet. Mein Name ist Seidel Bernd. Ich bin Geschäftsführer der Firma Seidel Qualitätsspielwaren GmbH. Wir stellen seit 1945 ausschließlich Holzspielzeug her, Holzspielzeug aus Buche. Nach den Fröbelschen Prinzipien. Zu DDR-Zeiten war dieses Fröbel-Holzspielzeug ein rarer Artikel hier in den Geschäften. Das heißt, der Betrieb hat hauptsächlich nur für den Export produziert. Die Situation hat sich nun nach der Wende schlagartig geändert. Leider Gottes ist es jetzt so, dass die einschlägigen Spielwarengeschäfte von diesen Artikeln erst einmal Abstand nehmen. Das heißt also, es wird jetzt Spielzeug eingeführt aus den fernöstlichen Ländern, mechanisches, funkferngesteuertes Plastikspielzeug. Und dann kommt noch dazu, dass in den alten Bundesländern bekannte Holzspielwarenfirmen den Markt beherrschen und uns kaum Möglichkeiten lassen, dort Fuß fassen zu können. Also die Konkurrenz ist auf dieser Strecke für uns riesig groß. Zumal dazu kommt, dass der gesamte Ostmarkt über Nacht abgebrochen ist. Das heißt also im osteuropäischen Raum und auch in den neuen Bundesländern verkaufen wir zurzeit kaum etwas. Natürlich gibt es viele Arten von Spielzeugen und wir haben festgestellt, dass vor unserer Warenzeichenrechtsgeschichte Hersteller mit den Fröbelgaben, die damals von ihm erfunden wurden, vertrieben wird. In solchen Fällen muss man auf seine Rechte pochen und diese Hersteller zunächst mal freundschaftlich auffordern, die Dinge zu lassen oder eine gemeinsame Arbeit zu beginnen. Und man hat sich einfach des Namens bedient und ist über Jahre damit sehr gut gefahren, bis die neue Situation eingetreten ist. Und wir haben also einen konkreten Fall, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und dieser Punkt ist also über den Rechtsweg von uns eingeleitet worden. Sonst würde man ja jedem Nachahmer Tür und Tor öffnen. Ja, ich würde sagen, würde ich dann entsprechende juristische Schritte einleiten müssen, weil, also das ist mir unvorstellbar und kann ich nicht begreifen und ich verstehe auch nicht das Ansinnen. Nun, auch das noch, muss man mir erstmal erklären, sagt Herr Seidel. Das wäre doch sittenwidrig. Einfach paradox. Das kann nicht sein. Verboten würde, diesen Namen weiter zu benutzen, dann würde ich mich gezwungen sehen. Natürlich ist das Ziel, Betriebe in den neuen Bundesländern zu finden. Wir sind mit Sicherheit sehr aktiv dabei, aber müssen doch feststellen, dass es am Potenzial fehlt. Das muss man ganz deutlich sagen. Wenn Sie natürlich die Frage stellen, ja, wie viel Geld kommt da? Dann muss ich sagen, gemessen an anderen großen Lizenzprojekten ist das natürlich keine Sache, wo man auf die Schnelle reich werden kann. Wir haben mit der Stadt Oberweißbach noch keinen Vertrag geschlossen. Bisher sind ja keine Gelder geflossen, sondern sind also eigentlich nur von unserer Seite Investitionen vorgenommen worden. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass wir uns als Oberweißbach nicht irgendwie was vorwerfen müssen, dass wir leichtfertig den Namen Friedrich Fröbel aufs Spiel gesetzt haben. Andererseits, und das ist auch eine Erkenntnis, aber nicht nur auf diesem Gebiet, sondern allgemein, dass man nur bestimmte Geflogenheiten im Umgang mit westdeutschen Geschäftsleuten halt erst im Laufe der Zeit kennenlernt. Vom Grundsatz her bin ich nach wie vor der Meinung, dass es, wenn das alles seriös geführt wird, nur zum Guten sein kann und speziell die Probleme langfristig in Oberweißbach lösen könnte, die ich schon mal angesprochen hatte. Die Thüringer sind nachdenklich geworden. Auch der Bürgermeister. Auch die Buchhändlerin, die den Stein damals ins Rollen brachte. Vielleicht sogar die Markenzeichenmanager aus München. Ja, ich glaube, manchen wäre es heute lieber, sie hätten das alles nur geträumt. Erst haben alle gedacht, dass ich daran, was weiß ich, die große Kohle mache oder so. Aber ich habe überhaupt nicht an Geld gedacht in dem Moment. Ich wollte meiner Stadt helfen. Wenn das alles mal läuft und es sollte jemand wirklich damit Geld verdienen, ich denke doch, dass dann vielleicht mal jemand an mich denkt. Aber es ist überhaupt nicht so über das Geld gesprochen worden, weil das war nicht für mich das Wichtigste. Ich wollte meiner Stadt helfen. Und das kann ich ja. Da brauche ich ja niemanden zu fragen. Und das habe ich eben auch nicht gemacht. Ich meine, dass Kritik kommt, damit habe ich gerechnet. Das ist ganz normal. Es kann nicht jeder mit allen einverstanden sein. Aber ich finde, vielleicht schätze ich es auch falsch ein. Man könnte doch froh sein, wenn Bürger solche Ideen haben und da was einbringen. Das ist nicht. Das ist nicht. Im Gegenteil, man kommt sich dann irgendwo noch schuldig vor, dass man was gemacht hat. Vielleicht noch, weil früher eben alles bestimmt worden ist und die Leute halt nur das gemacht haben, was gesagt worden ist. Und dann kommt eben jemand und macht da plötzlich was und das sind sie dann überrascht und schockiert. Was haben die eigentlich erwartet, habe ich mir oft überlegt. Haben die erwartet, dass ich mit meinen Gedanken, wo ich nicht so, also ich war sicher, dass er gut ist, aber ich wusste nur nicht, machst du es irgendwie richtig? Ich war ja auch bis vorher sozialistisch erzogen worden in diesem Staat und hatte kaum einen Vergleich. Aber vielleicht haben die erwartet, dass ich erst zum Bürgermeister renne, dann auf den Rat des Kreises, dann zum Museumsverband und frage, ey, seid ihr damit einverstanden, dass ich das und das mache? Und das kann man nicht, wenn man eine Idee hat. Also ich kenne keinen, der damit hausieren geht. Das finde ich dumm. Ich komme darüber einfach nicht weg. Weil man kann nicht mit einer Idee hausieren geht, dann wird sie kaputt gemacht, dann wird sie, was weiß ich, zerredet, zerdiskutiert. Das sieht man ja jetzt, was im Nachhinein alles gekommen ist an Negativen. Ein Dreivierteljahr später. Heute, lieber Fröbel, habe ich in München angerufen. Der Strategieberater war etwas enttäuscht. In Thüringen hat es nicht geklappt. Es ist leider an der Unzulänglichkeit dieser Treuhandbetriebe gescheitert. Es ist zum Verzweifeln. Sie können mit den Leuten reden, die sind freundlich, die sind ehrlich, die sind arbeitswillig. Es ist nicht so, dass sie faul wären, sondern sie bringen es einfach nicht auf die Beine. X Male habe ich erlebt, dass man mir sagt, ach wissen Sie, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir wären das geblieben, was wir waren. Ich kann den Menschen gar nicht böse sein, aber... Also ich will erst mal gegen die Stadt klagen. Ich bin in der Gewerkschaft. Frau Heinze, Sie erinnern sich, hat nun doch die Kündigung erhalten. Kosten abspecken, heißt das auf Amtsdeutsch. Ihre beste Freundin, lieber Fröbel, wird also zum Jahresende eingespannt. Ja. Wo wir keine andere Alternative haben. Kann ich sagen, wie mehr aus der Welt zusammen, wir brauchen mit sowas, hätte ich nie gerechnet. Das war's, was ich zu sagen hatte. Hier auf diesem Friedhof mit den Riesenspielsachen aus Sandstein. Kugel, Walze, Würfel. Fröbels Spielzeug. Friedrich Fröbel, Ruhe sanft. Sie hörten Patschekuchen vom Nutzen einer deutschen Geistesgröße oder Friedrich Fröbel in der Marktwirtschaft. Späte Grabrede von Helmut Kopetzky. Es sprachen Gerd Hauke, Hans-Rainer Lange und Michael Punt. Realisation Heidrun und Helmut Kopetzky. Redaktion Günther Demin. Eine Koproduktion von Radio Bremen mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin.